طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم الله سأل بام سمعتكن الله زيجن هايت زف مفيد محمد ونف أل دين من دين جامس فوت شافن تخيتن الله سبحانه وتعالى diesen Propheten صلى الله عليه وسلم gesandt kurz bevor der jüngste Tag stattfinden wird, und hat ihn gesandt als Warner und Überbringer froher Botschaft. Derjenige, der dem Propheten صلى الله عليه وسلم gehorcht, der ist rechtgeleitet. Und derjenige, der dem Propheten zuwiderhandelt und ihm nicht gehorcht, er fügt sich nur selbst Schaden hinzu und fügt Allah subhanahu wa ta'ala überhaupt keinen Schaden zu. Denn Allah subhanahu wa ta'ala ist der Weltenbewohner unbedürftig. Liebe Geschwister, wir haben uns versammelt heute, um, man kann es in verschiedene Weisen ausdrücken. Man kann sagen, um Allahs Wohlgefallen zu erlangen. Man kann sagen, damit wir ins Paradies kommen. Man kann sagen, damit unsere Sünden vergeben werden, was wir hoffen, dass wir am Ende dieser Sitzung rausgehen, Allah unsere Sünden vergeben hat. Und man kann auch sagen, um den folgenden Hadith umzusetzen. Denn Thauban, radiyallahu anhu arda, war der Maula von dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Maula, der Thauban, radiyallahu anhu, war der Maula vom Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Maula ist entweder eine Person, die Sklave war und dann freigelassen worden ist, wie in diesem Fall. Oder es ist die Person, die einen Sklaven hat freigelassen. Und der Sklave nennt seinen ehemaligen Herrn Maula. Das ist also ein Wort, was benutzt wird, sowohl für denjenigen, der jemanden freilässt, sowohl jemanden, der freigelassen worden ist. Und selbstverständlich der Prophet war niemals Sklave, also hat er ihn freigelassen. Thauban, radiallahu anhu, war der Maula vom Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Und der heutige Vers, den wir behandeln, inshallah 178 von Surat al-Baqarah. Er liebte den Propheten, sallallahu alaihi wasallam, sehr. Und hielt es niemals lange ohne ihm aus. So kam er zu ihm eines Tages, wobei man an seinem Aussehen eine Veränderung erkennen konnte, die auf Traurigkeit hinwies oder hinweist, die in seinem Gesicht war. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte zu ihm: Wer hat dies bei dir bewirkt? Oder was hat dies bei dir bewirkt? Was ist der Grund deiner Veränderung? Er sagte: O Gesandter Allahs, ich bin weder krank noch habe ich Schmerzen. Doch wenn ich dich nicht sehe, vermisse ich dich sehr, bis ich dich wieder antreffe. Dann habe ich mich an das Jenseits erinnert und ich fürchte, dass ich dich niemals sehen werde. Denn du wirst zu den höchsten Stufen erhöht werden mit den Propheten zusammen. Und wenn ich überhaupt ins Paradies komme, dann werde ich einer niedrigeren Stufe sein als du. In einer niedrigeren Stufe sein als diejenige, als die deinige. Und wenn ich gar nicht ins Paradies komme, dann werde ich dich niemals sehen. Daraufhin hat Allah subhanahu wa ta'ala den folgenden Vers herabgesandt: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, und wer Allah und dem Gesandten gehorcht, soll unter denjenigen sein, denen Allah seine Huld gewährt. من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, nämlich unter den Propheten, den Wahrhaftigen, den Blutzeugen und den Gerechten. وحسن أولئك رفيقا, und das sind die besten Gefährten. والحمد لله, und das ist einer der schönsten Verse, die Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat, und alle seine Verse sind schön, und eine der Verse, wo sich die Sahaba am meisten gefreut haben. Na, denn wer kann die Stufen der Propheten erreichen? Niemand. Und Sheikh al-Albani sagt, der Hadith ist sahih, bi shawahidihi, weil er eben mehrfach überliefert worden ist mit diesem gleichen Bedeutung, hat er gesagt, dass der Hadith, die Bedeutung des Hadith sahih ist. Der heutige Vers, den wir uns betrachten wollen, ist der Vers 178 von Surat al-Baqarah, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Ya ayyuhal ladhina amanu, o die ihr glaubt. Und jeder, der gläubig ist, soll sich angesprochen fühlen. O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch Wiedervergeltung für die Getöteten. Der Freie für den Freien, der Sklave für den Sklaven und das Weib für das Weib. Doch wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, so soll die Verfolgung der Ansprüche in rechtlicher Weise und die Zahlungsleistung an ihn auf ordentliche Weise geschehen. das ist eine Erleichterung von eurem Herrn und Erbarmung. Wer aber nach diesem eine Übertretung begeht, für den gibt es schmerzhafte Strafe. In der Wiedervergeltung liegt Leben für euch, o die ihr Verstand besitzt, ja ulil albab, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget, la'allakum tattaqun. Und wir haben gesagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, o die ihr glaubt, dann sollte man zuhören, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird entweder den Gläubigen etwas auferlegen, was sie tun müssen, oder, weil es für ihn gut für sie ist, oder er wird ihnen etwas verbieten, was schlecht für sie ist. O die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch Wiedervergeltung für die Getöteten. Und wenn es vorgeschrieben ist, dann weist es darauf hin, dass es schon vorgeschrieben ist bei Allah subhanahu wa ta'ala in Allah al-Mahfuz, in der wohlbewahrten Tafel, wo alles aufgeschrieben worden ist, bis was bis am Tag der Auferstehung geschehen wird. Das ist schon vorgeschrieben. Kutiba alaikum al-qisasu fil qatla. Kutiba alaikum, es ist euch Pflicht gemacht worden. Und Kutiba heißt, es wurde geschrieben. Es ist der Passiv auf Arabisch. Passiv der Vergangenheit. Wurde geschrieben. Kutiba. Von wem? Von Allah. Allah ist derjenige, der dieses Gesetz angeordnet hat. Deswegen brauchen wir überhaupt nicht uns zu schämen. Allah subhanahu wa ta'ala hat dieses Gesetz offenbart, weil er weiß, dass das beste Gesetz für uns ist. Das beste Gesetz für die Menschen ist. Und deswegen sollte der Muslim nicht, wenn er diskutiert mit einem Nicht-Muslim, immer das Gefühl haben, dass er sich verteidigen muss in seiner Religion. Nein. Nein, wir sind diejenigen, die das Wissen haben. Und wir sind diejenigen, die wissen, weil Allah uns offenbart hat, was gut für uns ist. Und wir sind diejenigen, die, wenn überhaupt, jemand anderes verbal angreifen dürfen, wenn überhaupt, und nicht angegriffen werden dürfen, auf keinen Fall. Weil wir sind diejenigen, die die Wahrheit haben, und die anderen sind diejenigen, die sich im gewaltigen Irrtum befinden, und die anderen sind diejenigen, die ein Problem haben, nicht wir. O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch Wiedervergeltung für die Getöteten. Für diesen Vers gibt es einen Offenbarungsgrund. Denn manche Leute verstehen das falsch. Sie verstehen, die lesen den Vers. Jeder kann sich einen eigenen Gedanken machen, was er sich erstmal das erste daraus versteht. Allah sagt, der Freie für den Freien. Freies Gegenteil von versklavt. Der Sklave für den Sklaven. Also Sklave um Sklave. Das Weib um das Weib. Frau um Frau. Punkt. Man könnte denken, dass immer nur das eine für das andere geopfert wird, aber nicht anders. Und nicht untereinander oder etwas. Ja? Aber dieser Vers hat einen Offenbarungsgrund. Und zwar gab es zwei Stämme, die einen sahen sich besser als die anderen. Die einen sahen sich besser als die anderen. Und sie haben Krieg geführt untereinander. Und danach hat der Krieg beendet und sie wollten urteilen, wer muss jetzt von ihnen, von den anderen hingerichtet werden, dafür, dass sie von den eigenen Stamm Leute umgebracht haben, und wer muss von dem eigenen Stamm hingerichtet werden, weil sie von den anderen umgebracht haben, Leute. Die wollten ein gerechtes Urteil jetzt haben. Die wollten den Krieg beenden, aber es sind jetzt Leute gefallen auf beiden Seiten. Und sie wollten jetzt einen gerechten Rechtsspruch haben. Na. Und die einen sahen sich besser als die anderen. Die einen sagten, wenn von uns jemand einer gestorben ist, bei uns sind zum Beispiel 100 gestorben, bei euch sind 50 gestorben, wenn aber für uns einer gestorben ist, müssen für euch 3 Leute hingerichtet werden. Weil sie sagen, sie sind besser als ihr. Und wenn bei beiden zum Beispiel eine Frau umgebracht worden ist, dann wollten die einen, dass von dem anderen Volk ein Mann umgebracht wird. Und nicht eine Frau. Na, und beide Völker haben allesamt mitgekämpft in diesem Krieg. Und alle mitverantwortlich. Und so war es gerecht, dass für eine ermordete Person von dem einen Volk eine andere Person aus einem Volk hingerichtet wird. Und deswegen hat Allah gesagt, wenn dort eine Frau hingerichtet worden ist, umgebracht worden ist im Krieg, dann muss dort auch eine Frau umgebracht werden. Und wenn dort ein Mann, dann dort auch ein Mann. Und nicht ein Mann da und eine Frau da oder umgekehrt. Das ist der Sinn dieses Verses. Okay? Und wenn dort ein Sklave im Krieg gefallen ist, muss bei euch auch ein Sklave fallen. Und nicht ein Sklave für einen Freien. Und wenn hier ein Freier ist, dann dort auch ein Freier. Und nicht dafür für den Freien zum Beispiel 3 Sklaven. Das ist das gerechte Urteil von Allah subhanahu wa ta'ala, wie er es offenbart hat zwischen diesen zwei Stämmen, sodass sie geurteilt haben dementsprechend und dann die Gerechtigkeit alhamdulillah stattgefunden hat. No. Und ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch Wiedervergeltung für die Getöteten. Wir sind nicht im Fiqh-Unterricht jetzt. Deswegen lassen wir die detaillierte Sachen lassen wir für den Fiqh-Unterricht. Aber allgemein gesehen, die Wiedervergeltung findet genauso statt. Genauso statt, wie die Ermordung stattgefunden hat. Ist ein Meinungsverständnis unter den Ulama. Wird der Ermordete so hingerichtet, wie er ermordet hat? Oder wird er einfach mit dem Schwert hingerichtet? Und die richtige Ansicht ist, dass er hingerichtet wird, genau auf die Art und Weise, wie er den anderen umgebracht hat. Und so hat der Prophet das geurteilt. Eine Person hat eine andere zwischen zwei Steinen geklemmt und dann hat er angeordnet, dass der Mörder, zwar eine Frau, die wurde von einem Mann zwischen zwei Steinen geklemmt, den Kopf erdrückt und hat er angeordnet, dass die andere Person auch erdrückt wird zwischen zwei Steinen, der Kopf. Das ist die Ordnung des Propheten aus einem gewesen. Na. Und selbstverständlich gilt das für alle Fälle, die möglich sind. Also, wenn eine Person durch Vergewaltigung umgebracht worden würde, dann würde man natürlich nicht die Vergewaltigung nochmal anwenden, weil es ein Sünde an sich ist. Na, der Freie für den Freien, haben wir erklärt. Der Sklave für den Sklaven. Wie kann man einen Sklaven bekommen? Wir haben gesagt, gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder man kauft sich einen, den es schon gibt, oder Muslime führen Krieg gegen ein nicht-muslimisches Land und sie gewinnen und versklaven das Volk. Dann sind die. Eine muslimische Frau Sklavin werden? Sie kann versklavt werden von den Kuffar, aber. Aber nicht von Muslimen selbst. Nein, oder? Muslime dürfen Muslime nicht versklaven. Ja. Nur die von den Kuffar. Nur von den Kuffar, no. Okay. Und der Sklave für den Sklaven und das Weib für das Weib, also die Frau für die Frau oder wie auch immer man das übersetzen möchte. Und die Mehrheit der Ulama hat gesagt, لا يقتل مسلم بعبد. Das heißt, ein Muslim wird niemals hingerichtet, wenn er einen Sklaven umgebracht hat. Ein Freier wird nicht hingerichtet, wenn er einen Sklaven ermordet hat. Okay? Aufgrund dieses Verses. Aber, das ist die Mehrheit der Ulama gesagt. Aber Imam Abu Hanifa rahimahullah und Al-Thawri waren der anderen Ansicht. Und das ist auch die Ansicht, die Sheikh Al-Uthaymeen bevorzugt hat. Denn der Offenbarungsgrund hier zeigt uns, dass es nicht darum geht, dass ein Sklave nicht für einen, dass ein Freier nicht für einen Sklaven hingerichtet wird, sondern es geht um die Situation, die stattgefunden hat zwischen zwei Stämmen, die sich bekriegt haben. Dort, damit es gerecht ist, ein Sklave, der dort gefallen ist, für ihn soll ein Sklave dort fallen. Ja, das ist der mit dem Vers gemeint. Ja. Aber wenn also ein freier Mensch einen Sklaven umgebracht hat, wird er auch hingerichtet. Und genauso der Vater, wenn er seinen Sohn umgebracht hat, ist auch Meinungsverschiedenheit, weil manche Leute mal gesagt haben, dass ein Vater nur seinen Sohn umbringen wird, wenn er geisteskrank ist. Und das nicht normaler Fall ist. Aber trotzdem, das ist die Ansicht ist schwach, weil diese Begründung könnte man übertragen auf andere Situationen. Und der Muslim wird nicht hingerichtet dafür, dass er einen Dhimmi umgebracht hat. Also jemanden, ein Jude oder Christ oder Zoroastrier oder nach manchen Ansichten auch andere Nicht-Muslime, wenn sie unter Vertrag stehen mit den Muslimen, also einen Dhimma-Vertrag haben bei den Muslimen, und die Jizya bezahlen, dann haben sie natürlich, genießen sie Schutzrecht von den Muslimen. Und man darf ihnen nichts antun. Und der Prophet hat absolut verboten, dass man so einer Person irgendwas antut. Aber wenn man ihm etwas antut, dann wird er nicht hingerichtet. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, la yuqtalu muslimun bikafir, und der Hadith ist sahih. Das heißt, ein Muslim wird niemals für einen Kafir hingerichtet. Und die Weisheit, die dahinter steckt, ist eindeutig. Das wäre nicht gerecht, wenn ein Muslim hingerechnet würde für einen Kafir. Denn der Kafir an sich ist schon tot eigentlich. Ja? Und der Muslim ist der Lebendige. Also warum sollte er für einen jemanden, der schon tot ist, hingerechnet werden? Nein, auf jeden Fall die Begründung ist, weil der Prophet so geurteilt hat. Und das ist, wallah, auch die Weisheit dahinter. Na. Und das Weib für das Weib, damit man es nicht falsch versteht, die Sunna hat uns erklärt, dass ein Mann für eine Frau hingerichtet werden darf und umgekehrt. Also da gibt es keine Sache. Für diese Reaktion, ne? Afwan? Na. Weib und die Sunna sowieso hat es uns erklärt. Ja. Doch, wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, soll die Verfolgung der Ansprüche in rechtlicher Weise und die Zahlungsleistung an ihn auf ordentliche Weise geschehen. Das heißt, wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, die Familie des Ermordeten, sie haben ein Anrecht darauf, wie wir wissen, zu verzeihen. Wenn es absichtlich war, der Mord, und einer der Familienangehörigen, und werden schon noch behandeln, wer genau, wenn einer der Familienangehörigen, die ein Recht haben zu entscheiden, sagt, ich verzeihe, einer reicht aus, dann wird der Mörder nicht hingerichtet. Das gilt selbstverständlich immer nur jetzt für den absichtlichen Mord, weil der Mord aus Versehen, also das nennt man ja gar nicht Mord, also wenn man aus Versehen jemanden umgebracht hat, dann wird man sowieso nicht hingerichtet. Nein. Aber wenn man jemanden getötet hat und die Familie des Ermordeten, einer von ihnen verzeiht, dann wird man nicht hingerichtet. Sondern dann geht es über zur Dir. Man möchte dann eben Ersatzgeld haben, was dann die Familie auch bestimmen darf, die Höhe, die Summe. Wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, na, und das weist hin, dass Mord kein Kufr ist. Denn sonst hätte Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Familie des Ermordeten als Geschwister bezeichnet vom Mörder. Die sind Muslime. Er heißt Muslim und ist auch Muslim. Also, wenn einem von seinem Bruder etwas erlassen wird, Alhamdulillah, durch Vergebung, oder weil sie die haben wollen und auf den Mord verzichten, so soll die Verfolgung der Ansprüche in rechtlicher Weise geschehen. Und das bedeutet in rechtlicher Weise, dass man nicht übertrieben viel verlangen darf. Man darf nicht übertrieben viel verlangen. Es ist nicht festgesetzt, wie viel wenn man aus Versehen jemanden umgebracht hat, dann hat Allah festgelegt im Koran, wie viel man geben muss, ja. Aber oder was man leisten muss. Aber wenn jemand absichtlich umgebracht hat, dann ist nicht festgelegt, wie viel die Familie verlangen darf an Geld. Was? Ja, sowieso natürlich, ja. Böse. Aber wenn sie ihn vergeben haben, sag's vorbei. Na. Also in rechtlicher Weise soll die Verfolgung der Ansprüche geschehen. Das heißt, die verfolgen ihre Ansprüche, ihr Recht von dem Mörder auf rechtliche Weise, also nicht übertrieben viel verlangen, sondern so, was er auch leisten kann. Ja. Und die Zahlungsleistung, und es soll auch auf gute Weise verlangen. Und zwar auf ordentliche Weise geschehen, ohne Beleidigungen, ohne Beschimpfungen. Das heißt, wenn du schon ihm vergeben hast, dann beleidige ihn nicht mehr, weil sonst hast du ihm nicht vergeben. Du hast ihm vergeben, sagst du vorbei. Hast du ihm ausgemacht, gibst ihm mir 100.000 Euro für meinen ermordeten Sohn, lass mich Allah, dann darf ich auf keinen Fall ihn beleidigen oder sagen, ihn irgendwie ungerecht behandeln, nur weil er zum Beispiel meinetwegen einen Zahltag verpasst hat oder so etwas, ja, dann darf ich ihn nicht beschimpfen, nicht beleidigen. Sondern es ist ganz normal eine Schuld. Und er ist mein Bruder, ich habe ihn vergeben und er gibt mir das Geld. Fertig. Und Allah weiß, was ein Mörder sowieso an sich schon innerlich spürt, für das, was er getan hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ja gewarnt davor, dass man so etwas macht. Besonders wenn es absichtlich war. Ja. Das ist eine Erleichterung von eurem Herrn und Erbarmung. Das ist eine Erleichterung von eurem Herrn und Erbarmung. Warum Erleichterung? Weil im jüdischen Gesetz gab es nur Wiedervergeltung. Wenn jemand anderes umgebracht hat aus Versehen, muss er hingerichtet werden. Entschuldigung, absichtlich. Wenn jemand eine andere Person absichtlich hingerichtet hat, muss er hingerichtet werden, der Mörder. Aber im Christentum musst du ihm vergeben. Also kam der Islam mit dem Mittelweg. Was auch Sinn macht. Denn stell dir mal vor, eine Person ist einmal Mörder, ein zweites Mal Mörder, ein drittes Mal Mörder und jedes Mal mit ihm vergeben. Das macht keinen Sinn. Alhamdulillah, dass der Islam die Mitte gewählt hat. Das ist eine Erleichterung von eurem Herrn und Erbarmung, Alhamdulillah. Wer aber nach diesem eine Übertretung begeht, zum Beispiel wie eine Übertretung begeht, indem er die ja genommen hat, das Blutgeld genommen hat, was er verlangt hat als Ersatz für diesen Mord, und trotzdem dann den Mörder hinrichtet, für den gibt es schmerzhafte Strafe. Für den gibt es schmerzhafte Strafe. Darüber gibt es zwei Auslegungen. Die eine ist, dass gemeint ist das Jenseits, für den gibt es schmerzhafte Strafe im Jenseits. Und die zweite Ansicht ist, er muss hingerichtet werden. Schmerzhafte Strafe ist die Hinrichtung. Weil er die ja genommen hat und trotzdem den Mörder hingerichtet hat. Und das ist auch die Ansicht von Imam Malik und Shafi'i gewesen, dass er wie ein normaler Mörder behandelt wird. Und die Ansicht von Umar ibn Abdul Aziz, rahimahullah, war, dass der Imam einfach entscheidet in diesem Fall, ob er trotzdem hingerichtet werden soll oder nicht. Weil er die ja genommen hat und trotzdem noch hingerichtet hat. Und Allah sagt, in der Wiedervergeltung liegt Leben für euch, o die ihr Verstand besitzt, auf dass ihr gottesfürchtig werden möget. In der Wiedervergeltung liegt Leben für euch, also im Tod für den Mörder ist Leben für die anderen. Alhamdulillah. Also vermeidet man durch ein kleines Übel, was an sich kein Übel ist, weil es gerecht ist, dass noch andere Leute sterben müssen von diesem Mörder. Denn ich bin persönlich 100% überzeugt davon, dass genauso wie man sich an eine Sünde gewöhnen kann, die klein ist, kann man sich auch an eine große Sünde gewöhnen. Wenn man mal zum Beispiel ein Tier geschlachtet hat, am ersten Mal ist es ein überwältigendes Gefühl. Man sieht ein Schaf, das hechelt und Blut fließt aus und macht seine letzten Atemzüge und wehrt sich und muss von mehreren Personen festgehalten werden und irgendwann atmet es und dann atmet es nicht mehr und ist tot. Aber wenn du das pro Tag mehrmals machst oder auch nur einmal pro Jahr machst, wirst du dich sehr leicht dran gewöhnen und es wird dir nicht mehr schwerfallen, ein Tier zu opfern. Ja. Und genauso der Mörder. Genauso der Mörder. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der von den größten Verbrechern auf dieser Welt, die mehrere Millionen Menschen umgebracht haben oder mehrere tausend Menschen umgebracht haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei jedem Mal so schwer fiel für sie. Im Gegenteil, es wird irgendwann eine Routine. Oder unser einer, wenn er, astaghfirullah, möge Allah es niemals zulassen, wenn er aus Versehen etwas sagt, was zu einem Mord geführt hat, fühlt er sich schon schlecht. Aber es gibt manche Leute, die ordnen das täglich an. Manche Regierenden ordnen das täglich an, für sie ist es auch ein normales Gefühl geworden. Und der Shaitan hat ihnen ihre Taten ausgeschmückt. In der Wiedervergeltung liegt Leben für euch, die ihr Verstand besitzt. Denn man schreckt davor, zurück zu ermorden, weil man dann sein Leben vielleicht selbst verliert. Also Allah warnt, machst du das, wirst du hingerichtet. Genauso wie dieser Mörder hingerichtet worden ist. Und das ist interessant, Allah sagt, die ihr Verstand besitzt, ja, ulil albab. Was hinweist, die Personen, die sagen, dass Hinrichtung ist etwas Schreckliches und das ist unfair und was auch immer und gegen die Menschenrechte, das sind Menschen, kannst du aus dem Koran nehmen, direkt, ganz klar und sauber, das sind Menschen, die keinen Verstand haben. Menschen, die keinen Aql haben, keinen Lub haben. Jemand, der so etwas sagt, hat keinen Verstand. Er hat nicht darüber nachgedacht. Auf dass ihr fürchtig werden möget, gottesfürchtig werden möget, weil ihr die Sünden unterlässt und euch weit entfernt von dieser großen, gewaltigen Tat. Und auf dass ihr gottesfürchtig, und auf dass ihr fürchtig werden möget, weil im Arabischen heißt es auf Wortwörtlich, auf dass ihr fürchtig werden möget, vor was? Wenn man sieht, wie diese Strafe ist, fürchtet man dasselbe zu erleiden. Und man fürchtet, auf dass ihr fürchtet, so eine Sünde zu begehen und die gleiche Strafe zu erleiden. Alhamdulillah Rabbil Alamin. All diese Gesetze hat Allah subhanahu wa ta'ala uns offenbart, auf dass wir gerecht handeln. Und man handelt nur gerecht, wenn man sich an dem Recht handelt. Und Allah hat festgelegt, wessen Recht es ist, weiterzuleben. Und wessen Recht es nicht mehr ist, weiterzuleben. Leute, auch andere, manche Leute, die keinen Verstand haben, sagen, wie kann man als Mensch das Leben von Menschen wegnehmen? Du bist doch nicht Gott, sagen sie. Wir sagen, aber Gott hat es uns anbefohlen. Er hat es uns gesagt, dass wir das tun sollen. In solchen Fällen. die die Fuqaha ausführlich erklärt haben. Ja? Insofern, Allah ist derjenige, der uns befohlen hat, das Leben von Menschen, bestimmten Menschen wegzunehmen. Und deswegen ist es von Allah angeordnet. Also es ist nicht mehr, haben wir nicht selbst entschieden. Und was Allah anordnet, das ist die Wahrheit und die Gerechtigkeit, denn er ist derjenige, der das Leben gegeben hat. Und er ist derjenige, der sowieso das Leben wegnimmt, wann er will, ob du willst oder nicht. Und er ordnet eben dir an, dass du ein Grund dafür bist, dass diese Person in ihr Leben nicht mehr lebt. Und all dies nicht aus Hass gegenüber bestimmten Personen, sondern einfach, weil wir das Gesetz Allahs ausüben wollen. Weil wir Muslime sind, gottergebene Menschen sind. Und wir nicht nur einen Teil des Islam nehmen und einen Teil des Islam leugnen und dann damit den Völkern der Schrift gleichen und dadurch sind sie vom Weg abgeirrt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns den Erfolg dazu verleihen, dass wir die Verse umsetzen, wie Allah subhanahu wa ta'ala es gesagt hat. Wa sallallahu baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.